Szene 16. Hören Sie. Ist das Wochenende schon zu Ende? Nein, es ist noch nicht zu Ende. Frage: Ist es Sonnabend oder Sonntag? Es ist Sonntag. Frage: Gehen Sie am Sonntag in die Kirche? Ja. Ja, ich gehe am Sonntag in die Kirche. Oder nein? Nein, ich gehe am Sonntag nicht in die Kirche. Frage: Gehen am Sonntag viele Leute in die Kirche? Ja, am Sonntag gehen viele Leute in die Kirche. Frage: Ist der Kölner Dom eine schöne alte Kirche? Ja, der Kölner Dom ist eine schöne alte Kirche. Wo steht der Kölner Dom? Was? Der Kölner Dom? Der steht in Köln. In Köln am Rhein. Gut. Frage: Arbeiten die Leute am Sonntag? Nein, am... Nein, am Sonntag arbeiten die Leute nicht. Frage: Welcher Tag kommt nach dem Sonntag? Nach dem Sonntag kommt Montag. Bitte? Richtig. Montag, Dienstag, Mittwoch. Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag, Freitag. Donnerstag, Freitag. Frage: Arbeitet man von Montag bis Freitag? Ja, man arbeitet von Montag bis Freitag. Das sind die 5 Arbeitstage. Bitte? Sagen Sie, Fräulein Schulz, ist heute der 14.? Oh nein, heute ist schon der 15. Da ist ja Ihr Kalender. Ja, Mittwoch, der 15. April. Heute ist der 15. Der 14. war gestern. Frage. Also, der wievielte ist heute? Der 14. oder der 15.? Heute ist der 15. Und der wievielte war gestern? Gestern war der 14. Richtig. Und morgen ist der 16. Bitte? Frage. Ist heute Dienstag oder Mittwoch? Heute ist Mittwoch. Frage. Welcher Tag der Woche war gestern? Gestern war Dienstag. Richtig. Und morgen ist Donnerstag. Bitte? Frage. Ist Herr Müller heute im Büro? Ja, er ist heute im Büro. Und gestern? War er auch gestern im Büro? Ja, er war auch gestern im Büro. Frage. Und Sie? Waren Sie gestern in Herrn Müllers Büro? Nein, ich war gestern nicht in seinem Büro. Oder gestern... Gestern war ich nicht in seinem Büro. Frage: Wo waren Sie gestern Abend? Ich war gestern Abend zu Hause. Gut. Wiederholen Sie. Ich war, Sie waren. Er war, Sie war. Wir waren, Sie waren. Wir danken Ihnen und auf Wiederhören.